Hallo, ich bin Anna. Ich bin 12 Jahre alt. Du bist dort. Er ist Markus. Er ist sehr fleißig. Wir sind Schüler. Ihr seid in Ungarn. Die Jungen sind sehr nett.